Das Unikino zeigt diese Woche Der Hauptmann. Deutschland 1945, zwei Wochen vor Kriegsende. Willi Herold, ein Deserteur auf der Flucht, findet eine Uniform eines Hauptmannes der Luftwaffe. Er schlüpft in die Rolle des Hauptmannes und beginnt innerhalb der letzten Wochen des Krieges seinen eigenen Streifzug der Tyrannei. Die Story. Willi Herold ist ein Niemand. Zu Anfang des Films wird er als Fahnenflüchtiger gejagt, kann sich jedoch dem Tod durch seine Einheit entziehen. Nach dem Fund einer anderen Uniform ist er auf einmal ein geachteter Militärangehöriger. Ein zufällig auf ihn treffender Infanterist bietet sich als sein Fahrer an. Freitag, Walter, Freitag meldet sich zur Stelle. Hab meine Einheit verloren. Und bitte gehorsamst mich, Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Herold genießt die neue Rolle als Hauptmann und verliert sich in dieser, die ihm eine ungeahnte Macht zukommen lässt. So rekrutiert er Soldaten und gründet die Leibgarde Herold. Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Mit dieser und ähnlicher Lügen schafft er es sich unhinterfragt, seine eigene Schreckensherrschaft aufzubauen. Die Technik. Der Film ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht, was den historischen Bezug unterstreicht. Der Film ist schließlich keine Fiktion, sondern eine auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte aus den letzten Kriegstagen. Dieses Wissen macht die gezeigten Bilder umso düsterer und lässt stets ein Unwohlsein zurück. Dies unterstreicht auch Regisseur Robert Schwentke in einem Interview. Es ist mir viel wichtiger, dass die Leute über den Film diskutieren, als dass sie ihn mögen. Wertung. Auch deswegen ist dieser Film kein Feel-Good-Movie, sondern gerade bei dem politischen Rechtsruck in Europa ein Appell an die Gesellschaft. Wie hätte ich entschieden, ist eine ständig im Kopf herumgeisternde Frage. Mit ungeschönter Wahrheit und einer sehr glaubwürdigen Umsetzung des Stoffes erhält der Film von uns eine 8 von 10 Punkten. Die Lage ist immer das, was man draus macht. Lieber Herr Hauptmann. Ja, das bin ich. Der Hauptmann.